war die Glut deiner Augen am Strand, die ich gespürt, als dein Blick mich verbrannt. Sommernachtstraum, doch ein Wort, das so klang. Steinen zersprang. Im Anfang war ich vor Verlangen ganz blind. Die Zweifel schlug ich allesamt in den Wind.